Philipper Kapitel 4. Also, meine lieben und gewünschten Brüder, meine Freude und meine Krone, bestehet also in dem Herrn, ihr Lieben. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die samt mir über dem Evangelium gekämpft haben, mit Clemens und den anderen, meinen Gehilfen. Welcher Name sind in dem Buch des Lebens? Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermal sage ich, freuet euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Welches ihr auch gelernet und empfangen und gehöret und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Herr des Friedens mit euch sein. Ich bin aber hoch erfreuet in dem Herrn, dass ihr wieder wacker worden seid, für mich zu sorgen, wiewohl ihr alle Wege gesorget habt, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nicht sage ich das des Mangels halben, denn ich habe gelernet, bei welchen ich bin, mir genügen lassen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt. Beide, satt sein und hungern. Beide, übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Doch ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meiner Trübsal angenommen habt. Ihr aber von Philippi wisset, dass von Anfang des Evangeliums, da ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir geteilt hat, nach der Rechnung der Ausgabe und Einnahme, denn ihr alleine. Denn gen Thessalonich sandet ihr zu meiner Notdurft einmal und danach aber einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, dass sie überflüssig in eurer Rechnung sei. Denn ich habe alles und habe überflüssig. Ich bin erfüllet, da ich empfing durch Epaphroditus, was von euch kam. Ein süßer Geruch, ein angenehm Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo Jesu. Dem Gott aber und unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßet alle Heiligen in Christo Jesu. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, sonderlich aber die von des Kaisers Hause. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen.